Kundgabe 3197. Empfangen durch Bertha Dudde am 23.07.1944. Geistiger Rückgang wirkt sich auch irdisch nachteilig aus. Eine geistige Verflachung der Menschen wird sich immer diesirdisch nachteilig auswirken. Denn ob auch die Menschen nur irdische Güter und materielle Erfolge anstreben und also ihr irdisches Wohlleben zu verbessern suchen, ist ihnen doch von Gott aus eine Schranke gesetzt, indem sie durch Schicksalsschläge ebenso irdische Güter verlieren, wie sie diese anstreben. Denn Gott suchet sie dort zu fassen, wo sie am empfindlichsten sind, um den geistigen Tiefstand wieder zu heben. Der geistige Rückgang ist keineswegs leicht zu nehmen, beschleunigt er doch das Ende der Schöpfung. Und daher sucht Gott, diesen Rückgang noch immer aufzuhalten. Er sucht die Menschen zur Rückkehr zu bewegen, er sucht sie zu geistigem Streben zu veranlassen und die Mittel, die er anwendet, sind irdische Nöte und Leiden aller Art. Es lässt Gott also zu, dass den Menschen Hab und Gut zerstört wird, wenngleich er niemals den Auftrag zu solchem Handeln gegeben hat. Folglich werden die irdischen Lebensverhältnisse entsprechend schwerer sein und zuletzt in einem Chaos enden. Und die Menschen selbst sind die Veranlassung dazu, wenn sie auch irdisch das nicht begreifen wollen und können. Doch bei ernstem Nachdenken müssen sie die Richtigkeit dieser Worte zugeben. Sie müssen bedenken, dass sie keinerlei Verbindung haben mit Gott und daher auch keine Errettung zu erhoffen haben, weil sie völlig ohne Liebe daherleben und sich jeder geistigen Belehrung verschließen. Und sie müssen es zugeben, dass dies ein geistiger Rückschritt ist. Dann aber werden sie sich auch bemühen, den derzeitigen Zustand zu wandeln. Und mit diesem Willen wird sich auch die irdische Not verringern. Denn Gott verlangt nichts weiter von den Menschen, als dass sie sich lieben untereinander und alles unterlassen, was dem Mitmenschen Schaden bereitet. Sie müssen sich wandeln aus dem Zustand der Gleichgültigkeit in den Zustand des ernsten Strebens. Dann wird die irdische Not auch nachlassen, die nur den Zweck hat, die Gesinnung der Menschen zu wandeln. Ansonsten eine totale Zerstörung, die Menschen gewaltsam hinweiset auf den göttlichen Willen, den die Menschen unbeachtet lassen, so dass sie darum leiden müssen. Amen.